Gabeln und auch Scheren sind mein Spielzeug, komm schon her. Gerne brech ich dir die Knochen, höre es doch so einfach. Messer, Gabeln und auch Scheren sind mein Spielzeug, komm schon her. Gerne brech ich dir die Knochen, höre es so gerne krachen. La la la la, du bist mein Spielzeug, Luft, la la la la, ihr seid mein Spielzeug, Schupf da, umpa bumba, bumba la la la. Es gibt nichts mehr auf dieser Welt, mit dem ich nicht spielen wollt, ja komm doch her. Es gibt nichts mehr auf dieser Welt, mit dem ich nicht spielen wollt, ja komm doch her. Ihr versucht mit mir zu spielen und ich fang an auf euch zu zielen. Es ist ein Glücksspiel, ob ich mit diesem Messer treff. Es ist ein Glücksspiel, ob ich mit diesem Messer treff. Ich will doch nur spielen, ich tu doch nichts. Ich will doch nur spielen, ich tu doch nichts. Ich reise durch die Zeit zurück an den Anfang. Bin endlich so weit, dekoriert wie du bist. Glaubst du mir alles? Brauchst mir gar nichts zu erzählen, ich weiß doch, du willst mich nur quälen. Doch daraus wird nichts, denn ich bin schneller. Du bist mein Spielplatz, Suftata, mein Spielplatz, wunderbar. Die Welt dort draußen ist mein Reich. Ich mach mit euch alles, was ich will. Irgendwann seid ihr dann alle still und mein Herz wird endlich weich. Kleine Stücke reiß ich von euch, ich werf sie weg, da sie eh niemand braucht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt doch bald, aber sie stirbt doch bald. Nichts gibt es hier mehr, nichts gibt es hier mehr. Nichts gibt mir mehr Halt, nichts gibt mir mehr Halt. Es gibt nichts zu holen, es gibt nichts zu sehen. Ich will doch nur spielen, scher mich nicht um eure Seelen. Ich will doch nur spielen, das hier ist mein Spielplatz. Ich will euch nicht sehen, ich will nur auf meinen Spielplatz. Uff, tra la la la la la, uff, tra tra la la la la. Ufta bumba tra la la, chufta umba bumba trufta la, uftra la la la la la la, uftra la la la.